Erster im zweiten Jahr der Herrschaft von Jos aus Israel wurde Amazia, der Sohn von Jos, König von Juda. Zweiter, er war 25 Jahre alt, als er seine Herrschaft begann, und er regierte insgesamt 29 Jahre in Jerusalem. Dritter, er tat zwar, was dem Herrn gefiel, aber er erreichte nicht die Vorbildlichkeit seines Vorfahren David, sondern handelte wie sein Vater Jos. Vierter, die Opferstätten auf den Hügeln wurden jedoch nicht entfernt, weshalb das Volk dort weiterhin Opfer darbrachte und Räucherwerk verbrannte. Fünfter, sobald er seine Macht als König gefestigt hatte, bestrafte er die Diener, die seinen Vater ermordet hatten, mit dem Tod. Sechster, er ließ jedoch die Kinder der Mörder am Leben, weil im Gesetzbuch von Mose geschrieben steht, dass jeder nur für seine eigene Schuld sterben soll. Siebter, er besiegte 10.000 Edomiter im Salztal und eroberte die Stadt Sela, die er dann Joktil nannte, wie sie heute noch heißt. Achter, danach schickte Amazia Boten zum israelitischen König Jos, um ihn zu einem direkten Kampf zwischen ihren Armeen herauszufordern. Neunter, König Jos antwortete mit einer Geschichte über eine Distel, die sich mit einer Zeder vergleichen wollte, aber von einem wilden Tier zertreten wurde. Zehnter, er warnte Amazia, dass sein Stolz über den Sieg gegen Edom ihn dazu verleite, unnötiges Unglück über sich und Juda zu bringen. Elfter, da Amazia nicht auf die Warnung hören wollte, zog Jos mit seinem Heer aus, und die beiden Könige trafen bei Bet-Schemes aufeinander. Zwölfter, die Armee von Juda wurde von den Israeliten besiegt, so dass die Soldaten flüchteten und jeder in sein eigenes Zuhause zurückkehrte. Dreizehnter, Jos nahm Amazia in Bet-Schemes gefangen und riss in Jerusalem einen großen Teil der Stadtmauer nieder, der etwa 200 Meter lang war. 14. Er raubte das gesamte Gold und Silber sowie die wertvollen Gegenstände aus dem Tempel und dem Palast, bevor er mit Geiseln nach Samaria zurückkehrte. 15. Weitere Informationen über die Taten von Jos und seinen Krieg gegen Amazia stehen in den offiziellen Chroniken der Könige von Israel. 16. Als Jos starb, wurde er in Samaria bei den anderen Königen begraben, und sein Sohn Jerobeam wurde der neue König. 17. Amazia, der König von Juda, lebte nach dem Tod des israelitischen Königs Jos noch 15 Jahre lang. 18. Alle anderen Ereignisse aus der Regierungszeit von Amazia sind im Buch der Chroniken der Könige von Juda aufgeschrieben. 19. In Jerusalem gab es eine Verschwörung gegen ihn, weshalb er nach Lachisch floh, doch seine Feinde verfolgten und töteten ihn dort. 20. Man brachte seinen Leichnam auf einem Wagen zurück nach Jerusalem, damit er in der Stadt Davids bei seinen Vorfahren begraben werden konnte. 21. Danach wählte das Volk von Juda seinen 16-jährigen Sohn Asaja aus und machte ihn zum Nachfolger seines Vaters Amazia. 22. Asaja baute die Stadt Elat wieder auf und gab sie Juda zurück, nachdem sein Vater gestorben war. 23. Im 15. Jahr der Herrschaft von Amazia wurde Jerobeam II. König von Israel in Samaria und regierte dort 41 Jahre lang. 24. Er tat Dinge, die dem Herrn missfielen, weil er die Sünden von Jerobeam I wiederholte und das Volk Israel zum Ungehorsam verführte. 25. Er eroberte jedoch die alten Grenzen Israels zurück, genau wie der Herr es durch den Propheten Jona angekündigt hatte. 26. Der Herr sah nämlich, wie sehr Israel unter großer Not litt und dass es niemanden gab, der dem Volk helfen konnte. 27. Da der Herr das Volk Israel nicht völlig vernichten wollte, rettete er sie durch die Herrschaft von Jerobeam, dem Sohn von Jos. 28. Die restlichen Taten von Jerobeam und wie er Gebiete für Israel zurückgewann, sind in den Chroniken der Könige von Israel festgehalten. 29. Nachdem Jerobeam gestorben war, wurde er in Samaria begraben, und sein Sohn Sach-Aja wurde der nächste König von Israel.